Wir sind Kämpfer seit dem ersten Tag. Sprechen aus, was sie denken, auch wenn es keiner wagt. Wir haben diesen Preis bezahlt. Den Mittelfinger an die ganzen grünen Spinner. Die denken, sie würden helfen, aber machen alles schlimmer. Wir sind immer noch hier, stehen vereint bis zum Tod. Doch wenn es morgen vorbei ist, hat es sich heute gelohnt. Wir sind den Hass längst gewohnt, doch was ändert das schon? Stehen wir zusammen für die Freiheit einer ganzen Nation. Zwischen Lüge und Repression in einer kranken Welt wurde der Widerstand geboren, der uns fest zusammenhält. Auf der Jagd nach dem Geld bleiben die meisten hier blind. Tausend Fäuste in den Himmel für alles, was wir sind. Spür den Regen, spür den Wind, sei dir klar, wer du bist. Geh deinen Weg, auf dass sich keiner dieser Zweifler vergisst. Du alleine kannst verändern, was Millionen nicht schaffen. Wenn du weißt, wofür du kämpfst, wird dich der Mut nie verlassen. Wie ein Sturm über dem Ozean brechen wir durch dieses Land. Stark wie ein Orkan, halten weiter fest zusammen. Und glaub mir, irgendwann wird diese Glut entflammen. Und du wirst sehen, was ein jeder hier verändern kann. Wie ein Sturm über dem Ozean brechen wir durch dieses Land. Stark wie ein Orkan, halten weiter fest zusammen. Und glaub mir, irgendwann wird diese Glut entflammen. Und du wirst sehen, was ein jeder hier verändern kann. Du weißt, in diesem Land läuft ein Haufen Scheiße. Du hast es erkannt, komm mit auf die Reise. Mach's auf meine Weise, denn hier musst du stark sein. Bruder, sei nicht leise, denn die Stille wird zum Grabstein. Scheiß auf falsche Freunde, denn sie wollen dich unten sehen. Siehst du, all die Leute werden einmal untergehen. Auch wenn sie heute noch entspannt im Park die Runden drehen, werden sie dich später für Verrat wie ein Hund anflehen. Weil du recht hattest, du bist einer dieser Jungs, den sie rechts nannten, also sei ein Teil von uns. Ich spür, du teilst den Wunsch, du sehnst dich nach Freiheit. Egal um welchen Preis und egal wer noch dabei. Und ja, die Zeit scheint, als ob man sie nicht ändern kann. Germanen, gebe niemals auf, folge deinem Kämpferdrang. Es fängt jetzt erst an, wir werden es noch erleben. Wie wir sie zerlegen, flüchtet dieses Erdbeben. Wie ein Sturm über dem Ozean brechen wir durch dieses Land. Stark wie ein Orkan, halten weiter fest zusammen. Und glaub mir, irgendwann wird diese Glut entflammen. Und du wirst sehen, was ein jeder hier verändern kann. Wie ein Sturm über dem Ozean brechen wir durch dieses Land. Stark wie ein Orkan, halten weiter fest zusammen. Und glaub mir, irgendwann wird diese Glut entflammen. Und du wirst sehen, was ein jeder hier verändern kann.